Anlässlich des 9. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen Deklaration vom 4. Oktober gaben das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der Großmenschen von Bertusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Sozialideologie-Studiengruppe am 2. Oktober eine gemeinsame Erklärung ab.